An euch Feinde Allahs, wo bleiben eure Truppen? Wir können euch kaum erwarten. Vernichte sie Allah, lass uns über sie siegen. Nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut. Fisabilika. Dies ist eine Nachricht, doch viele werden folgen. Jetzt sind wir es warm, die Worte sind geschrieben. Die Tinte ist getrocknet, das Urteil ist gesprochen. Bis zum letzten Tag, euer Ende nährt sich. Verkuppelte Soldaten, gerne in eurer Heimat. Der Verzweiflung nah, Augen ging verloren. Körper ohne Beine, wir wollen euer Blut. Es schmeckt so wunderbar. An euch Feinde Allahs, wo bleiben eure Truppen? Wir können euch kaum erwarten. Vernichte sie Allah, lass uns über sie siegen. Nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut. Fisabilillah, das Feuer ist entzündet, wir werden euch verbrennen, erschlagen und ersticken, al-Wala wal-Bara, gekommen um zu schlachten, beseitigen Kuffar, Bombenfall auf uns, das bestärkt unseren Iman. Schwarze Maskenmänner, Akida scharf wie Messer, Köpfe sind am Rollen, wir schlachten für Allah, Gesichter sind verstümmelt, blutverspritzte Wände, Gewinse und Geheule, der Terror, er ist da. An euch Feinde Allahs, wo bleiben eure Truppen? Wir können euch kaum erwarten, vernichte sie Allah, lass uns über sie siegen, nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut. Fisabilillah, in Frankreich folgen Taten, die deutschen Schläfer warten, die Brüder operieren, terrorisieren die Kuffar, der Krieg hat erst begonnen, Blut haben wir gerochen, die schwarzen Flaggen kommen mit der Bär bis nach Scham. Rache für den Gesandten und für unsere Schwestern, für unsere edlen Brüder und alle Schuhada. Lasst davon mit Sprengstoff, liebevoller Abschied. Mutter sei nicht traurig, der Sohn Rasulallah. An euch Feinde Allahs, wo bleiben eure Truppen? Wir können euch kaum erwarten. Vernichte sie Allah, lass uns über sie siegen. Nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut. Fisabilillah, Allah hat euch gerufen. Kein Weg geht mehr nach draußen. Tank voll Benzin, also Bruder, gebe Gas. Dein Nachbar ist ein Käfer, beleidigt den Gesandten. Nimm ein großes Messer, gib ihm sein Halal. Bruder, sei nicht traurig, aber ich musste gehen. Auch wenn du in Europa bist, mache dein Dschihad. Allah wird dich belohnen, setz den Dreckigen ein Ende. Al-Jannah ist geöffnet, du bist bewahrt. Euch Feinde Allahs, wo bleiben eure Truppen? Wir können euch kaum erwarten. Vernichte sie Allah, lass uns über sie siegen. Nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut. Fisabilillah, wir haben nur ein Leben und Allah hat es gegeben. Die Zeit, sie ist am Laufen, also Bruder, schenkt euch an. Taten lassen reden, die Erde ist am Beben. Jeder verpasst mit Segen eine Gabe von Allah. Wenige von wenigen, sie sterben für eine Sache. Sterben oder siegen, la ilaha illallah. Jetzt ist er gekommen, es ist nicht zu verschweigen. Jetzt ist er gekommen, wir nennen es Qital. An euch Feinde Allahs, wo bleiben eure Truppen? Wir können euch kaum erwarten. Vernichte sie Allah, lass uns über sie siegen. Nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut. Fisabilillah.